Protokolle 2030. Was ist in Wirklichkeit eine Anleihe, insbesondere eine auswärtige, etwas anderes als ein Aderlass? Eine Anleihe besteht in Staatsschuldverschreibung, die eine Verpflichtung zur Zahlung bestimmter Zinsen entsprechend der Höhe des aufgenommenen Kapitales enthalten. Beträgt der Zinsfuß 5%, so hat der Staat im Laufe von 20 Jahren ganz überflüssigerweise einer der Anleihesumme gleichen Betrag nur für Zinsen gezahlt. In 40 Jahren einen doppelt so hohen Betrag, in 60 Jahren das Dreifache und die Schuld selbst bleibt immer noch unbezahlt. Protokolle 2031. Hieraus ergibt sich, dass der Staat im Wege der Besteuerung den Armen den letzten Heller herausreißt, nur um an fremde Kapitalisten, von denen er sich das Geld entlieh, Zinsen zu zahlen, anstatt die erforderlichen Beträge durch eine Steuer, die keine Zinsen kostet, aus dem eigenen Volksvermögen hereinzubringen. Protokolle 2032. Solange die Anleihen im Inland aufgenommen wurden, ließen die Nichtjuden das Geld einfach aus der Tasche der Armen in die der Reichen fließen. Als wir uns aber durch Bestechung Persönlichkeiten kauften, um im Ausland Geld aufzunehmen, wanderten alle Reichtümer der Staaten in unsere Kassen und die Nichtjuden wurden uns tributpflichtig. Protokolle 2033. Durch die Nachlässigkeit in der Führung der Staatsgeschäfte, durch die Bestechlichkeit der Minister, durch die Unfähigkeit in Fragen der Geldwirtschaft haben die Regierungen der Nichtjuden ihre Länder derart in die Schuldenknechtschaft unserer Banken gebracht, dass sie ihre Schulden niemals zahlen können. Sie, meine Herren, werden verstehen, welche Mühe und Geldopfer uns die Herbeiführung dieses Zustandes gekostet hat. Protokolle 2034. Stockungen im Geldverkehr werden wir nicht dulden. Daher wird es keine verschiedenen Staatsschuldverschreibungen mehr geben, mit Ausnahme einer einzigen, die mit 1% verzinslich sein wird. Diese niedrige Verzinsung wird den Staat nicht mehr dem Aderlass durch Blutegel aussetzen. Das Recht zur Ausgabe von Wertpapieren wird ausschließlich den industriellen Gesellschaften zustehen, denen es nicht schwerfallen wird, aus ihren Gewinnen Zinsen zu zahlen, während der Staat aus seinen Anleihen keinen Gewinn ziehen kann, da er ja solche nur aufnimmt, um seine Ausgaben zu bestreiten, nicht aber um Geschäfte zu machen. Protokolle 2035. Unter unserer Herrschaft wird der Staat auch Industriepapiere kaufen. Damit nimmt er an ihren Gewinnen teil, während er früher von der Last seiner Schuldverpflichtungen nahezu erdrückt wurde. Diese Maßregel wird die Stockungen des Geldverkehrs, das Schmarotzertum und die Faulheit des Rentnertums beseitigen. Solche Missstände waren für uns nützlich, solange die Nichtjuden am Ruder waren. Unter unserer Herrschaft können wir sie nicht länger dulden. Protokolle 2036. Die Unfähigkeit der rein tierischen Gedankengänge der Nichtjuden liegt klar zutage. Sie liehen sich bei uns Geld gegen Zinsen und bedachten nicht, dass sie den gleichen Betrag vermehrt um die Zinsen aus den Taschen des Staates nehmen müssen, um die Schuld an uns abzudecken. Wäre es nicht viel einfacher gewesen, das Geld von den Steuerträgern hereinzubringen, denen sie keine Zinsen zahlen müssen?